Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. So, wir wollen uns mehr mit dem Text beschäftigen, wenn wir dann, wenn noch Zeit ein bisschen bleibt, dann beschäftigen wir uns mit den Fragen. Aber Text ist wichtiger, sonst werden wir immer nur die Fragen diskutieren und wir kommen nicht zu dem Text und zu Verbindung von dem, was wir erklären, morgen und abend kommen können. So, wir haben angefangen zu lesen Anupada Sutta. Und wir haben erklärt, dass in der Theravada-Tradition zwei Sorten von Vipassana wurden erklärt, zwischen vielen anderen Kategorien, aber zwei Sorten, was Qualität von Vipassana anbetrifft. Und das ist Anupada Vipassana und Kalapa Vipassana. Zwischen den Schülern von Buddha Sariputta, wie wir wissen, ist bezeichnet der Weiseste. Und zu Sariputta geht auch zurück die Tradition von Abhidharma. Und Abhidharma, wie wir wissen, Buddha hat erklärt Dhamma in Bezug zu Vinaya Pitaka, zu Sutra Pitaka und Abhidharma Pitaka. In Vinaya Pitaka Buddha erklärt Dharma in Bezug zu dem Benehmen von den Mönchen, die verschiedene Unsinn gemacht haben. Deswegen Buddha hat dann verschiedene Regeln erklärt und die wie durch diese Regeln gewisse Fehler in Charita, in Benehmen beseitigt werden können. Und Benehmen und Dharma, sie müssen natürlich zusammenkommen. Dann im Sutta Schwerpunkt ist, auf Dhamma zu erklären, je nach dem Bedürfnis von den individuellen Schülern und Zuhörern. Und Abhidhamma eben erklärt Dhamma nach sogenannte Svabhava, nach Essenz oder nach wahren Eigenschaften von den Dhammas. Also nicht Dhamma, wie es gewöhnliche Menschen sehen, sondern Dhamma, wie es diejenigen sehen, die schon Dhamma verwirklicht haben, die Arahats oder Buddha, wie sie so die Welt betrachten. Das ist dann Abhidhamma, die Lehre von Abhidhamma. Und zwischen den Schülern der diese Tradition von Abhidhamma geht zurück zu Sariputta. Sariputta dann hat es zu Ananda übergegeben und so ist es erhalten bis zu heute. So ist die Theravada-Tradition. Und Buddha hat diese Abhidhamma zuerst zu seiner Mutter in Tushita gelehrt. Dann ist er auf Erde gekommen in Kausambi. Wenn Sie Indien besuchen, können Sie hingehen. Und dort hat er dem Sariputta übermittelt, was er der Mutter gelehrt hat in Tushita. Das ist die Tradition. Und warum Sariputta ist der sozusagen der Repräsentant oder der Schüler, zu dem diese Abhidhamma-Tradition zurückzuführen ist, das auch sehen wir in dieser Sutta. Er ist einer der, was die Schüler anbetrifft, er ist derjenige, der die von den Schülern, die das Wissen von Dhamma besitzt, Nipadesa. Nipadesa heißt ohne Lücken. Trotzdem sein Wissen von Dhamma in Bezug verglichen mit Buddha ist sehr, sehr begrenzt. Sogar in verglichen mit Buddha für sich selbst, Pacheka Buddha, der Sariputta, der Parami, reicht nicht, sogar Pacheka Buddha. Obwohl er unter den Schülern der Weiseste ist. Und Weiseste heißt in Bezug zu die Weisheit von Differenzierung, differenzierte Weisheit. Jetzt wir rezitieren abend diese Herzsutra. Dort unterweist der Avalokiteshvara den weisen Sariputta in nicht unterscheidende Weisheit. Und nicht unterscheidende Weisheit ist dann auf was basiert? Wir haben schon erklärt, auf Soheit, Leerheit. Also Unterschied, wir müssen es immer klar sehen, Unterschied zwischen der nördlichen Tradition und südlichen Tradition ist eben die Abhidhamma von südlicher Tradition, die Weg von Arahat besonders schätzt. Ideal ist der Sariputta, der Nipadesa ohne Lücken, diese differenzierte Weisheit besitzt, die dann zu dem Zustand zu Arahat führt. Jetzt in nördlichen Tradition, wie wir wissen, ist die nicht differenzierte Weisheit am höchsten geschätzt. Wir haben schon gesagt, zum Beispiel Sangita Sutta sagt, wenn man eine Wahrheit verstanden hat, hat man alle Wahrheiten verstanden. Wenn man eine Dhamma richtig sagt, der Aryadeva und Nagarjuna auch, wenn man eine Dhamma richtig erkannt hat, hat man alle Dharma richtig erkannt. Weil alle Dhammas sowie eine Dhamma sind nur Leerheit. Aber trotzdem, man braucht diese unterscheidende Weisheit. Aber diese unterscheidende Weisheit, so die nördliche Tradition, ist nur am Anfang sehr wichtig. Allmählich, indem man in dem Wege von Bodhisattva Fortschritte macht, dann diese unterscheidende Wichtigkeit von unterscheidender Weisheit geht in Hintergrund. Das ist besonders, was Yogacara betont, die eigentlich diese unterscheidende, nicht unterscheidende Weisheit versucht zu verbinden. Jetzt wird der Buddha in diese Sutra preist den Shariputta, dass er sieben Weisheiten, sieben Aspekten von Weisheit besitzt, die alle beziehen sich als diese, an diese unterscheidende Weisheit. Er ist der größte Meister von dieser unterscheidenden Weisheit. Jetzt in der Lehre von Abhidhamma, wenn jemand sich mit Abhidhamma beschäftigt hat, nach der Theravada Abhidhamma, Abhidhamma erklärt die Lehre von Paramatas, von den höchsten Wahrheiten. Und diese Anupada Vipassana auch betont, dass man ein nach den anderen die höchsten Wahrheiten untersuchen soll. Und die höchsten Wahrheiten, das sind dann die Rupas, die Chetasikas, mentale Faktoren, die Zustände des Geistes und Nirvana. Vier. Die in Anupada Vipassana, dann werden ein nach dem anderen einzelnen untersucht. Einer nach dem anderen. Deswegen heißt diese Vipassana von Shariputta und die Weisheit von Shariputta analytische Weisheit, in der die Dhammas einer nach dem anderen untersucht werden. Dann Buddha preist den hochschätzt den Sariputta, weil er sieben Sorten von Weisheiten hat, die hier aufgezählt werden. Und Sariputta ist Pandita, es kommt erst. Sie haben schon erklärt, was damit gemeint ist nach dem Kommentar. Er ist Pandita, indem er vollkommen versteht die Ayatanas, die Dhatus, bedingte Entstehung und was möglich und nicht möglich ist nach der bedingten Entstehung. Anderer Aspekt von dieser Pandita zu sein ist, dass er sieht alle Dhammas, alle Phänomene von seiner Erfahrung im Sinne von Entstehung, Vergehen und dann Asada, Asada heißt, wie man sie genießen kann. Wie kann man am besten Asada übersetzen? Wo habe ich diese erste Seite? Sagen wir Asada, auch wenn Sie sich mit Abhidhamma beschäftigen, es gibt drei Sorten von Samadhi. Samadhi mit Asada, reine Samadhi und Samadhi mit die zu Einsicht führt. Asada heißt Zustand, in dem man etwas genießt, oder wie kann man sagen? Ja. Also jede Dhamma, die entstehen und vergehen, sie können mit gewissen Genuss verbunden werden. Dann der Sariputta sieht gleich, oder jemand, der Pandita ist, der Weise ist, sieht auch Gefahr in jedem Genuss. Und Nisarana. Nisarana ist Synonym für Nirvana. Nisarana heißt Ausweg. Weg. Ausweg. Also sobald etwas entsteht, der Sariputta sieht, wie es entsteht, was sind die Bedingungen von Entstehung, wie es vergeht. Nach der südlichen Tradition vergehen ist auch durch Bedingungen, nach nördlichen Tradition schon in Agamas wird geschrieben, die Sachen vergehen auf natürliche Weise, entstehen wegen Ursachen und vergehen auf natürliche Weise. Davon kommt natürlich diese Idee von natürlichen Nirvana, das so wichtig ist fürs Verständnis von nördlichen Buddhismus. Unterschied zwischen Theravada und nördlichen Buddhismus ist eben Pragyaparamita, Schwerpunkt, dass Nirvana ein natürlicher Zustand ist. Das kommt dann in Mahayana Buddhismus sehr wichtig. Nirvana, in dem es nicht geschaffen ist, ist ein natürlicher Zustand. Es ist nicht etwas, was man erreichen kann, indem es nicht geschaffen ist. Dann, indem alle Buddhisten sind damit einverstanden, dass alle Dharmas sind selbstlos. Dann natürlich die Folge davon ist, dass Nirvana ist natürlicher Zustand. Und der Bodhisattva dann übt, nicht zu verweilen. Und der Weg von Bodhisattva ist basiert auf nicht zu verweilen, auf irgendwelche Dharma. Weil der Weg von Arahat ist, so wird es präsentiert in der nördlichen Tradition, ist basiert auf Differenzierung, richtigen Differenzierung. Und der König von diesen richtigen Differenzierung ist eben Sariputta. Und diese richtige Differenzierung ist hier erklärt mittels von diesen sieben Weisheiten. Alle sind Weisheiten von richtigen Differenzierung. Also erste, er ist Pandita, dann er besitzt wo habe ich Pali? Mahapanya, muss es sein. Er besitzt große Weisheit. Pali ist verschwunden. Weiß ich nicht wo. Donnerwetter. Ich habe. Okay. Donnerwetter. Mahapanyo, er ist große, er hat große Weisheit. Und was bedeutet hier große Weisheit? Große Weisheit bedeutet, dass er große Verständnis von Sila hat, von Samadhi hat, von Panya hat, von den 37 Ursachen für von Bodhi, Erwachung hat und alle diese Aspekte, die zur Verwirklichung führen, er hat großes Wissen davon. Das heißt Mahapanya. Aber natürlich hier dieser Aspekt von Differenzierung ist nicht so besonders betont, aber trotzdem in den anderen, das ist die Hauptbetonung. Dann nächste ist Putu Panya, was übersetzt wurde als umfassende. Er hat also umfassende Weisheit gegenüber diesen vier Abhisambhida. Abhisambhida, wie übersetzt man Abhisambhida? analytischen Weisheiten von Dhamma hier bedeutet besonders Ursache, Artha, also Bedeutung von Etymologie und Sprache und Patibhana. Er kann alle diese Sachen, das er erklären möchte, mit Eloquenz, dass niemand kann mit ihm vergleichen, wie er schön die Dharma erklären kann durch Beispiele. Sogar die Menschen, die ohne Erziehung sind und ohne Bildung, sie können sehr leicht verstehen. Und er kann Dhamma erklären, je nach Bedürfnis und je nach dem Verständnis von den die Dhamma-Herren. Das und Sariputta auch, der hat diese vier Abhisambhida sehr entwickelte. Er hat Fähigkeit, Dhamma zu erklären, je nach den Ursachen, je nach Bedeutung, je nach den Etymologien und je nach Bedürfnis von den Herren und so weiter. Er kann die edlen Wahrheiten auf sehr, sehr, sehr detaillierte Weise sehr klar erklären. Das alles heißt dann umfassende Weisheit. Also umfassende Weisheit im Sinne, dass er alles sehr detailliert, nicht nur im Allgemeinen, sondern sehr detailliert erklären kann. Dann er hat Hasapanya. Hasapanya, das heißt, Hasa heißt, bedeutet eigentlich in Pali Lachen, lachende Weisheit. Was ist lachende Weisheit? Freude bringende. Also die Zuhörer lachen dann. Lachende Weisheit ist die Weisheit, dass er bei Lernen und bei Lehren und bei Dhamma immer Freude findet und immer ist in, mit Dharma-Freude verbunden. Zu jeder Gelegenheit Dharma-Freude ist in ihm. Wenn er alleine ist, wenn er mit den anderen ist, zu jeder Zeit, er hat diese Hasapanya, lachende Weisheit. Auch wenn er mit vielen Problemen konfrontiert ist, und Sariputta wurde auch mit großen Problemen konfrontiert, Lachen ist immer mit ihm. Das ist auch ein Teil von Weisheit. Dann er hat Javana-Weisheit. Er hat schnell auffassende Weisheit. Javana heißt Rennen. Er hat eine Weisheit, die rennt sehr rasch. Also das heißt, sobald irgendetwas erscheint, der Sariputta gleich sieht, die im Sinne von Anicca, Vergänglichkeit, Leiden von Vergänglichkeit, sogar wenn er die Nymphen in Himmel sieht, er gleich sieht Vergänglichkeit und Leiden von Vergänglichkeit, deswegen nicht mal die schönste Nymphe kann den Sariputta beeindrucken. Dann er sieht gleich Kaya Bhaya, er sieht gleich das Gefahr in allen Sorten von Anhaften. und gleich kann er jede Dharma in Bezug zu eigene Eigenschaften und gemeinsame Eigenschaften gleich durchdrungen. Durchdringen. Jetzt habe ich durchdrungen und durchdrängen. Dann bin ich ein bisschen verwirrt. Welche ist das? Vergangenheit durchdrungen. Durchdrängen, durchdrungen und durchgedrungen. Durchgedrungen, durchdrungen und durchdrängen. Na prima. Und indem er diese Weisheit, diese schnelle Weisheit besitzt, dann geht er gleich zu Vutana Gamini Vipassana. Vutana Gamini Vipassana ist die Vipassana, die dann in unmittelbare Erfahrung von Nirvana mündet. Also er braucht nicht lange sich mit Vergänglichkeit beschäftigt. Er sieht Vergänglichkeit und gleich sein Geist sich wendet zu Nirvana. Das ist Vutana Gamini Vipassana. Deswegen der Buddha Prä in andere Sutta auch hat sehr hoch gepriesen Sariputta, indem er für ihn die Bleibe von Leerheit ist natürliche Bleibe. Er braucht sich überhaupt nicht um diese Bleibe in Leerheit bemühen. Dann er hat Tikha Panya. Tikha Panya heißt scharf sichtige Weisheit. Was heißt scharf sichtige Weisheit? In sobald Tendenz zu Unreinheit des Geistes, zu Klesa erscheint, er gleich ohne zu warten, er gleich vermeidet diese Tendenz. Jetzt, das ist wahrscheinlich, bezieht sich an die Zeit, wann er noch nicht Arahat war. Jetzt im Kommentar wird erklärt, dass wegen diesen Weisheiten, also Sariputta hat noch letzte Weisheit ist Nibbhedika Panya, was scharf besitzt, durchdringende Weisheit. Durchdringende Weisheit, vielleicht nicht beste Übersetzung. Nibbhedika Panya ist von Nibbida. Nibbida, er ist vollkommen enttäuscht von allen Zeichen von Samsara. Das ist Nibbida. Enttäuschung. Und deswegen er hat große Bemühen, mit großen Bemühen er übt, um immer in reinem Zustand des Geistes zu bleiben. Also wegen dieser sieben Weisheiten, Sariputta ist der Weise und er hat sozusagen als Weise auch, wird er zu Arahat. Und wird erklärt in dem Kommentar, dass nachdem Sariputta und Moggallana, die waren beste Freunde, die sind geboren, beide sind geboren in demselben Dorf, in Familie von Brahmana in Nalanda, wenn sie in Indien sind, es gehört zu den 8 heiligen Städten von Buddhismus, die wichtig sind, die jeder besuchen sollte. 4 sind die Haupt und andere 4 sind die Neben, also insgesamt 8. Nalanda auch gehört dazu. Und dort wurde Sariputta und Moggallana geboren. Und die sind zusammengewachsen und in brahmanischen Familien geboren, beste Freunde von Anfang an, und sie haben sich zusammen entschieden, dass sie haben keine Interesse, obwohl sie von sehr wohlhabenden Familien waren, keine Interesse für die Welt und für Reichtümer zusammen, und sind beide in Hauslosigkeit gegangen. Dann jeder kennt vielleicht die Geschichte, sie haben studiert bei einem Lehrer, der war Meister von Logik, wie man mit Logik alle Schwierigkeiten vermeidet. Und sie waren auch Meistern von Logik und von Aal, diese Fisch. So wie Aal, sie lassen sich nicht fassen in irgendwelche Ansichten, obwohl sie nicht erleuchtet sind. Sie können sehr gut die Sprache manipulieren und auch sehr gut meditieren. Aber sie sind enttäuscht von dem Lehrer, weil er kann nicht geben, was sie suchen. Dann, jeder weiß diese Geschichte, Sariputta trifft den Asajit, ein von den 5 Mönchen, die waren die ersten Schüler von Buddha. Vielleicht kennen Sie diese Geschichte, ich brauche das nicht zu erklären. Kennen Sie nicht? So, Sariputta geht betteln in Rajagaha und er sieht einen jungen Mönch, der sehr, sehr edler aussieht, und er ist sehr beeindruckt, wie er geht und wie er sich benimmt. Dann geht er zu ihm und sagt, du Junge, wer ist dein Lehrer? Und er sagt, mein Lehrer ist der Sakyamuni Buddha. Sakyamuni Buddha. Buddha wirklich? Ja, Buddha. Und was lehrt er? Dann er sagt, die Tibetaner immer rezitieren als Mantra, je Dharma Hetu Prabhava, die Dharmas, die von Ursachen entstehen, deren Ursachen hat der Lehrer erklärt, der Sakyamuni, und deren Nirodha, deren Verlöschung hat auch erklärt der große Samana, der große Asket. Dann Sariputta mit dieser Intelligenz, er hört nur diese Worte und wird gleich zu Sotapanna. Weil er sieht durch Dhamma-Auge, dass alles, was entsteht, entsteht durch Ursachen. Das ist Inhalt von Erleuchtung. Dann Dharma Euge geöffnet, er geht zu seinem, sie haben mit Moggallana zusammen Pakt gemacht, wer erst zur Klarheit kommt, der muss den anderen es übermitteln. Dann der Sariputta geht zu Moggallana, komm lieber Freund, und sag ihm, was er erlebt hat. Und der Moggallana, weil er hat so tiefe Samadhi, Er hört das in Samadhi und wird auch gleich, wird er Sotapanna. Dann, sie fragen den Asajit, wo der Buddha wohnt, und er sagt, er wohnt in diesem Bambushain. Hm? Dann sie gehen gleich hin, und der Buddha dann gleich, wenn sie sieht, dann sagt, kommt ihr Bhikkhus? Hm? Das ist Ordination, nur durch Rufen. Hm? Und auch, weil er weiß, dass sie haben alle Kompetenzen, ein Bhikkhu zu werden. Und alle verschiedene Legenden, die Robe fällt. Wunderschöne Sachen. Und so, dann sie hören die Dhamma von Buddha, und Moggallana wird nach einer Woche, danach wird er ein Arahat, hm? Und Sariputta nimmt 2 Wochen. Also man würde denken, die Moggallana ist also noch intelligenter, aber das ist eben nicht der Fall. So wird erklärt, Moggallana, er macht Kalapa Vipassana. Hm? Kalapa Vipassana ist, er durchdrängt sehr klar, was Rupa Kanda ist, was Vedana Kanda ist, was Sanya Kanda ist, was Sankara Kanda ist, was Vijnana Kanda ist, was sind die Aggregate, was sind die Grundlagen für Wahrnehmung und die Elemente von Wahrnehmung, bedingte Entstehung, versteht er gleich. Aber er hat kein Interesse, die einzelnen Dharmas in den Aggregaten und Ayatanas und Datus zu analysieren. Hm? Er will gleich, so bald wie möglich, los von allen Leiden. Und das schafft er, weil er von allen Schülern, er ist der Beste in übernatürlichen Kräften. Dann, genauso wie der Buddha, er sieht seine frühere Leben, und er sieht, wie die Wesen durch Divya Chakshu heißt Himmelauge, sagt man auch durch? Himmelauge. Durch Himmelauge sieht er, wie wir Wesen nach Karma sind, nach dem Tod wieder geboren werden. Hm? Und so, genauso wie Buddha, das wird für ihn dann, weil er die übernatürlichen Kräfte besitzt, das so gelangt er zu Klarheit, hm? Und geht in Nirodha Samapatti, indem er alle Versenkungen beherrscht mit übernatürlichen Kräften, und dann wird er Arahat sehr schnell. Aber Sariputta nicht so. Sariputta will sich Zeit nehmen und will sehen in Anupada Vipassana ein Dhamma nach dem anderen. Hm? Alle verschiedenen, was für Rupas da sind, was für Namas da sind. Hm? Das heißt dann Anupada Vipassana. Also Sariputta in diesem Bezug ist der beste Beispiel für Panya Vimuto, für einer, der durch Weisheit befreit wurde. Und Moggallana ist der beste Beispiel von Cheto Vimuto, der durch Geistesvermögen, Geisteskräfte zu Klarheit kommt. Also im Buddhismus haben wir auch dann zwei Sorten von Befreiung, Panya Vimuti und Cheto Vimuti. Panya Vimuti ist Sariputta, ist der Spitze. Und Cheto Vimuti, dann Moggallana ist der Spitze. Aber was Weisheit anbetrifft, niemand von den Schülern kann mit Sariputta vergleichen. Warum? Weil er übt diese Anupada Vipassana. Und dann nach die in Majjhima Nikaya gibt es Dighanaka Sutta. Haben Sie mal gehört? Dighanaka Sutta. Lange Nagel Sutta. Der Onkel von Sariputta, auch ein alter Brahman, Asket. Die Asketen in Indien haben sich lange, noch heute sehen sie so lange Nägel. Wenn sie zu Kumbh Mela gehen, sehr interessant in Indien, sehen sie alle möglichen Erscheinungen mit solchen Nägeln, mit Haaren, die 2 Meter lang sind. Alles Mögliche gibt es. Die dann nackt mit Aschen, alle möglichen Praktiken gibt es nur heute. Nicht zu sprechen von der Zeit von Buddha. Also der Onkel von Sariputta, er gehörte zu den nackten Asketen, die sich nie Nagel schneiden lassen. Und als er von Buddha belehrt wurde, der Onkel von Sariputta, Sariputta wird zu Arahat, indem er sehr mit in Samadhi zugehört hat, die Analyse von Vedana. Wir haben schon darüber gesprochen, dass es gibt 2 Sorten von Vipassana. Vipassana über Empfindungen und Vipassana über die 5 Aggregate. So, Sariputta, nachdem er alle diese Dharmas in Samadhi gelernt hat, er hört dann die Lehre über Vergänglichkeit von Empfindungen, und indem er es in Samadhi hört, da wird er Arahat, geht in Nirodha Samapatti und wird ein Arahat. So ist die Geschichte von Sariputta, kurz gesagt. Der Dighanaka, sein Onkel, behauptet, dass nichts ihm gefällt. Und er denkt, dass es die Weisheit ist. Und der Buddha zeigt ihm, dass nichts mir gefällt, ist auch nur Meinung. Solange nichts mir gefällt, das ist eine Meinung. Und er ist ein Meinung gebunden. Und Meinung ist an Gefühl gebunden. Und Gefühle sind natürlich Vergänglichkeit. Und so erklärt das sehr, sehr klar. So, der Digha, sein Onkel, wird zu Sotapanna und Sariputta wird zu Arahat, wenn sie diese Dharma hören. Indem Sariputta versteht, alle diese Sachen versteht er schon, dann ist er für ihn sehr, sehr leicht zu verstehen, dass diese Teufelskreis von bedingten Entstehung kann man nur brechen in Vedana, nicht in anderen Teil. Vedana ist Ursache für was? Für Anhaften. Und Anhaften ist Ursache für Leiden. Das sieht der Sariputta gleich, indem er so detailliert alle Dharmas schon gelernt hat. Also, das ist sehr wichtig, es in letztes Mal, als ich über Vedana, Anupassana gesprochen habe, wir haben das besonders betont, nur in Vedana, durch Durchdrängen von Vedana, kann man diese Teufelskreis von bedingten Entstehung durchschneiden. Indem man versteht, die Bündnis zwischen Nichtwissen und Tanha, Anhaftung. Wo Nichtwissen ist, ist Anhaftung. Wo Anhaftung ist, ist Nichtwissen. Und der buddhistische Lehre nach diesem Konzept von Ich kommt von Anhaften. Weil Anhaften da ist, man braucht Ich. Wenn Anhaften nicht da ist, man braucht überhaupt nicht kein Ich. Das ist, was der Sariputta gleich verstehen konnte, indem er alle diese Weisheiten besaß. Und wie er kam, wie übt man so diese Anupada Vipassana? Wie hat der Sariputta geübt? Jetzt, dann werden wir erfahren. Er hat geübt Vipassana in Jhanas. Wir haben schon gestern darüber gesprochen, über diese Amata-Dwara, die Toren zur Todlosigkeit. Buddha hat erklärt, 11 Tore, so sagt der Ananda. Das ist dann natürlich Vipassana in den Versenkung. Und nur diese Vipassana in den Versenkungen kommt man zu sozusagen zu abhidharmischen Wissen von den Dharmas. Nicht durch Lernen, sondern durch direkte Erfahrung. Und wir wollen wissen, wie. Das ist, da verbinden wir, was wir morgen lernen, mit dem, was wir jetzt durch diesen Text lernen möchten. Wie kann der Sariputta so detailliert alle verschiedenen Dharma analysieren? Und wie konnte der Buddha selbst die alle verschiedenen Dharmas analysieren? Indem er benutzt diesen Zustand von Versenkung von Jhana, um Vipassana zu üben. Jetzt in südlichen Buddhismus wird betont, wenn man Vipassana übt, geht man aus Jhana heraus und dann übt man Vipassana in sogenannten Khanika Samadhi. Khana, Khana heißt Moment, momentare Sammlung. Jetzt im Nördlichen dieselbe Sache heißt Samatha und Vipassana gekuppelt üben, gleichzeitig üben. Da gibt es große Verwirrung, weil sie sprechen von derselben Sache, aber benutzen sie andere Sprache. Aber es handelt sich um dieselbe Sache. Warum Theravada so? Weil normalerweise wird interpretiert, die Samatha und Vipassana werden gekoppelt, Yuganada, als ein Paar. Nur wenn Objekt ist natürlich überweltliche Objekt. Solange Objekt ist weltliche Objekt, Sie werden nicht wirklich gekuppelt. Aber im nördlichen Buddhismus, wir werden sehen allmählich, warum. Es ist nicht der Fall. Man kann sie kuppeln auch mit weltlichen Objekten, wenn man versteht, dass alle Objekte aus dem Geist kommen. Und der Geist eigentlich ist die Grundlage. Dann die ganze Verständnis von den Jhanas ist nichts anderes als Verständnis von dem Geist. Weil die Objekte von Jhanas eben sind Konzepte, die nichts anderes als Transformation des Geistes sind. So, wie übt man Anupada Vipassana? Da, wenn wir diesen Text verstehen möchten, sollte uns klar sein. Warum, wie kann man Shamatha und Vipassana verbinden? In Jhana. Und warum diese Theravada, besonders Theravada-Tradition, so große Wichtigkeit, so wichtig die Jhanas in Bezug zu Vipassana betrachtet. Sehr wichtig zu verstehen. Wenn man Jhana hat, was ist das für, welcher Vorteil ist das für Vipassana? Und das wird sehr oft missverstanden. Wenn man Jhana hat, normalerweise, wir können nicht klar sehen, unmittelbar vergangene Geist. Wir können nicht sehen. Die Geschwindigkeit des Geistes ist so groß, dass eigentlich, wir sind nicht imstande zu sehen, diese unmittelbar vergangene Geist. Dann, wie können wir ihn sehen? Wenn wir in Jhana eingehen. Was ist der Unterschied zwischen Jhana und normalen Zustand des Geistes? Das haben wir schon erklärt. Jhana heißt auch Apana. Apana, wir haben schon erklärt, ist was? Ist ein anderes Wort für Vitaka. Nicht wahr? Vitaka ist definiert als Abhiropana, Einpflanzen von dem Geist in das Objekt. Wir haben es erklärt, nicht wahr? Dann im Zustand von Jhana, der Geist sozusagen ist in das Objekt von Jhana eingepflanzt. Deswegen, er bleibt da. Man braucht sich nicht besonders bemühen. Er bleibt da, weil er schon eingepflanzt ist in das Objekt. Dann auch, wenn irgendwelche andere Gefühl kommt oder winzige Gedanke kommt, es kann nicht dieses Objekt von Jhana immer bleibt. Es kann nicht weggehen, weil der Geist ist eingepflanzt, fixiert. Das heißt, normalerweise die mentale Faktoren und Geist und Objekt sich immer ändern, sehr rasch sich ändern. die Theorie von Abhidharma ist, dass der Geist kann nicht gleichzeitig zu zwei Objekten gehen. Hm? Wenn er Aufmerksamkeit oder in Geiste machen ist auf ein Objekt, dann es geht nur zu diesem Objekt. Obwohl wir jetzt hören, zum Beispiel die Glocken von den guten Kuhen da, Allgäu-Kuhen, in der Tat, wenn der Geist Objekt ändert und es ändert Objekt innerhalb von kleinem Moment, es ändert Objekt tausendmal. So schnell ist die Geschwindigkeit von Geist. Deswegen, wir kennen Geschwindigkeit von Licht messen, aber niemand kann messen Geschwindigkeit von Geist. Hm? Deswegen, wenn Sie gut übernatürliche Kräfte besitzen, Sie können sehen, was der gute Onkel in Amerika macht jetzt. Hm? Kein Problem. Der Geist geht so schnell, so wie jetzt, sieht man in Amerika. Hm? Oder in Australien. Also, so ist die Theorie von Abhidharma, dass der Geist geht nur zu einem Objekt und Objekte ändern sich rasend schnell. Jetzt, was ist Funktion von Einspitzigkeit des Geistes? Einspitzigkeit des Geistes hat selbe Funktion wie Lupe oder Mikroskop. Es macht das Objekt groß. Und es macht, indem es Objekt groß macht, es macht auch Empfindung groß. Wenn man Konzentration übt, die Empfindung wird auch sehr intens. Indem Empfindung sehr intens ist, wird man sensitiv. Wenn man sensitiv ist, muss man den Geist schützen. Den Geist schützen ist der Weg der Weisen. Weil sie wollen nicht leiden. Deswegen schützen sie Geist. Wenn man nicht sensitiv ist, dann schützt man nicht den Geist. Weil er versteht nicht leiden. Durch Konzentration kommt dann Verständnis von Leiden. Also Shamatha, wenn man Shamatha übt, man kommt zu Verständnis von Leiden, indem man auch große, große Freude erlebt und Glückseligkeit. Glückseligkeit. Hm? Sukha oder Bliss. Hm? Obwohl man große, große Glückseligkeit erleben kann in einem Zustand von Konzentration, man erfährt auch diese Intensität von Leiden, indem der Geist sehr sensitiv wird. Hm? Das ist dann Vorteil von Shamatha. Aber durch Shamatha, bloß durch Shamatha kann man nicht Ichlosigkeit verstehen. Dazu braucht man noch Vipassana. Deswegen, die müssen zusammenkommen. Also, wenn man Versenkung hat, Vorteil ist, dass man hat zur Verfügung ein Geist, das in passende Objekt hineingehen kann und da bleiben. Lange Zeit. Dann, wie benutzt man diese Fähigkeit? Man benutzt diese Fähigkeit, wenn man, so zum Beispiel, wenn man über Einatmen und Ausatmen meditiert, wenn man dann aus der Versenkung geht, man kann sehen unmittelbar vergangene Geist, dessen Objekt, dieses Objekt von Jhana ist. Indem er sieht, diesen Geist, vergangenen Geist, er sieht dann diesen Prozess des Geistes, diese Energien, die zu diesem Objekt von Jhana gehen. Und in diesen Fluss von Geist, er dann unterscheidet die Faktoren, die hier aufgezählt sind. Diese Faktoren sind dann die bedeutendsten Faktoren in den Jhanas. Es gibt auch viele andere Faktoren, die da sind, die nicht hier erwähnt sind, aber das sind die wichtigsten. Was heißt das, wenn man Jhana erreicht hat? Sollte man auch lernen, die Meisterschaften von Jhana. So ist die Tradition. Und Meisterschaften von Jhana gibt es 5 Meisterschaften. Die unbedingt, so ist die Tradition, wenn Sie in Burma oder irgendwo in einem Land, wo die Tradition von Meditation noch sehr stark ist und wollen Sie Lehrer werden von Meditation, unbedingt muss man die Jhanas lernen mit 5 Vasibhava, mit 5 Meisterschaften. Dann zählt das. Sonst zählt das nicht. Und was sind die 5 Meisterschaften? Dieses Objekt von Jhana, wenn man ihn braucht, ist gleich da. Man braucht ihn nicht zu suchen. Was ist dann Vorteil von Jhana? Genauso wie mit, wenn man irgendwelche Stufe von Fahrt oder Weg erreicht hat, diese Erinnerung ist gleich da. Man braucht nicht ihn zu suchen. Und wenn man Sotapanna ist oder Herr Sakadagami, er kann gleich in Jhana über dieses Objekt, über seine Frucht des Weges. Er ist da. Er braucht ihn nicht zu suchen. Genauso, wenn man Jhana wirklich geübt hat, dann dieses Objekt, das man braucht, um Jhana hineinzugehen, er ist im Gedächtnis, er kommt wann immer man ihn braucht. Dann, nächste ist, er muss, wenn Objekt kommt, zu gleicher Zeit, dann geht er in Jhana. Er braucht nicht zu warten, weil er ist familiär mit diesem Zustand. Erst Jhana erreichen, dann familiär mit Jhana werden, das ist ein sehr langer Prozess. Nächster ist, wenn er in Jhana eingeht, in diesem Moment er entscheidet, wie lange er in diesem Zustand bleiben möchte. 5 Minuten, 10 Minuten, 1 Minute. Eine Stunde, ein Tag, 2 Tage, wenn Sie wirklich Meister sind, muss man lange Zeit lernen. Das ist das Schwerste von den Vasibhava, von den Meisterschaften. Das muss man, damit man sowas lernt, muss man dann in Dschungel leben und lange Zeit sich bemühen. Sonst, das ist das schwerste Teil davon. Aber die ganze buddhistische Kosmologie ist basiert auf diese Reinheiten von Jhana. Jeder Himmel hat drei Stufen. Erste Jhana hat drei Stufen, zweite Jhana drei Stufen, dritte Jhana drei Stufen. Und das sind die Stufen von Meisterschaft. Anuruddha ist der Experte im Erklären. Und die, wenn man dann in die niedrige Stufe geboren ist, dann sein Aura wird nicht so, wie sagt man, strahlend. Wenn er in höhere Stufe, dann wird mehr strahlen. Dann, wenn er volle Meisterschaft, dann ohne Makel strahlen. Dafür ist Anuruddha Experte, das zu erklären. So, dann nächste und für uns wichtigste Vasibhava, wichtigste Meisterschaft ist, wenn er geht aus der Jhana, das ist vierte Meisterschaft, er geht gleich aus der Jhana, er braucht sich nicht bemühen, weil er hat so trainiert. Nach 5 Minuten, 10 Minuten oder nach halber Stunde, eine Stunde rausgehen. Dann sei Zeit ist Geist geprägt. Zeit existiert nicht. Indem frühere Menschen hatten keine Ahnung von Stunden oder, oder Minuten oder sowas. Die haben gedacht, wenn sie lesen Bibel zum Beispiel, die alten Juden haben diese Zeit, eine Zeit für eine Mahlzeit oder Zeit, wenn man einen Stein wirft, bis er wieder zu Boden fällt. Das ist die Zeit. Keine Stunden oder Minuten oder sowas. Zeit ist nur Geist geprägt. Und genauso, wenn man übt, dann kann man auch die Mönche lernen, wenn man schläft, man entscheidet nach 5 Stunden aufstehen und so wie man braucht keinen Wecker, nach 5 Stunden steht man auf. Genauso, wenn man in Jhana geht, man kann eine Minute oder man kann einen Tag entscheiden und dann genauso wie ein Wecker geht er raus. Das ist auch Meisterschaft, dass man üben soll. Es wird in den Schriften gesagt, dass der gute Sariputta, wenn er geht betteln, er akzeptiert nicht die Gabe, wenn er nicht erst in Nirodha Samapati eingeht. Nirodha Samapati ist sein Liebling. Nirodha Samapati heißt kein Gefühl und keine Wahrnehmung. Sanya Vedaita Nirodha Samapati. Und wie kann er betteln und gehen in Nirodha Samapati? So schnell. Hin, raus. Genauso Jhana kann man auch machen, hin, raus. Wenn man Metta-Jhana übt, dann 480 Versenkungen und Hausversenkung heraus. Wenn man die 10 Richtungen und 12 Objekte und 4 Wünsche macht, dann jedes Mal muss man Geist ändern. Geist ändern heißt in Jhana und zurück, Jhana zurück. So kann man eben eine Sekunde in Jhana hinein und weg und wieder zurück. Oder ein Tag mit selber Leichtigkeit. Das ist Meisterschaft. So hat Sariputta geübt. Und fünfte Meisterschaft, was wichtigste für uns ist, ist Meisterschaft von Pachavekana. Pachavekana heißt genau das, was wir hier lernen. Er sieht dann die einzelnen Dhammas, die dann Ursache sind für diese Jhana und die dann Inhalt von dieser Jhana sind. Wenn er das richtig gelernt hat, dann er kann auch in jeder Zustand des Geistes wegen seiner Konzentration eben diese Analyse von einzelnen Faktoren, die den Geist zusammenfassen, zusammensetzen, kann man sagen. Der Geist ohne Geistesfaktoren, was ist das für ein Geist? Sehr, sehr interessante Frage. Denken Sie daran, was ist Geist ohne Geistesfaktoren? Nach der Lehre von nördlichen Buddhismus, der Buddha, wenn er über etwas, wenn er seinen Geist arbeitet, er braucht keine Aufmerksamkeit. Er hat keine Aufmerksamkeit. Die Objekte auf natürliche Weise erscheinen, wie sie sind. Und er braucht auch keine Vitarka oder Vichara, weil er sieht die Sachen, wie sie sind. Das ist dann Inhalt von Soheit. Geist wird zu Soheit. Er nur reflektiert, wie die Sachen sind. Er braucht sie nicht im Geiste zu machen. Dann mit diesem, wegen diesem Verständnis, dann die Erklärung der Meditation wird ein bisschen anderes im nördlichen Buddhismus. Aber im südlichen Buddhismus sehr wichtig, auch in Yogacara sehr wichtig, diese einzelne Analyse von den einzelnen Dharmas. Und das passiert wegen Samadhi. Nur wenn man Samadhi hat, kann man diese einzelnen Dharmas ein nach dem anderen genau erfahren. Wie erfahren? Wenn Sie über Anapana meditieren, indem Sie in Versenkung gehen und aus Versenkung raus, dann, wenn der Geist sich wendet zu Bhavanga, was ist Bhavanga? Bhavanga ist Grundlage des Geistes. Wegen dieser Grundlage des Geistes, die Bhavanga heißt wörtlich Ursache der Existenz. Was ist Ursache der Existenz? Geist natürlich. Welcher Geist? Der Geist, den die Samen von den früheren Erfahrungen sammeln kann. Dieses Geist dann heißt Chitta. Chitta hat zwei Bedeutungen. Chinteti iti Chitta, das heißt das, was denkt über Objekt, und auch Chinoti iti Chitta, das, was sammelt. Was sammelt? Sammelt die Samen oder die Karmas. Karma heißt Ayuhana, sammeln. sammeln von den Sankaras, die dann diesen Geist in Bewegung setzen. Also, dieser Geist ist das, was da ist, wenn kein aktiver Prozess von Bewusstsein da ist, wenn kein Bewusstsein kein Objekt wahrnimmt und empfindet, dann wo ist der Geist? Wenn wir tief schlafen, wo ist der Geist? Er ist noch da. Welcher Geist ist da? Bhavanga ist da. Und alle aktive Geistesprozesse dann fangen an in Bhavanga. Nach der Theravada Abhidhamma, damit wir wechseln Objekt, der Geist muss erst in Bhavanga gehen, dann wir können Objekt wechseln. Aber das sieht man nicht normalerweise. Aber in Samadhi kann man das sehen. Warum? Weil der Geist ist eingepflanzt in das Objekt. Dann wenn er das Objekt ändert, er merkt das gleich. Und das ist dann auch Geheimnis von der Analyse von den Geistesprozessen. Warum? Die Analyse von den Geistesprozessen fängt an mit Analyse von dem Geist in Jhana. Weil es am leichtesten ist, sehr leicht, in Jhana immer dasselbe Objekt und immer derselbe Geist. Struktur des Geistes ändert sich nicht. Weil Objekt ändert sich nicht, Struktur des Geistes ändert sich auch nicht. Dann selbe Geist und selbe Objekt. Dann kann man die Dhammas, die in dem Geist von Jhana erscheinen, ein nach dem anderen sehr, sehr klar sehen und sehr, sehr klar definieren. Vorausgesetzt, dass ein Lehrer da ist, der das zeigt, wie man das macht. Normalerweise ist es schwierig, muss man mit Lehrer lernen. Dann, wie untersucht man, das ist dann Inhalt von Abhidhamma. In Abhidhamma wird sehr, sehr klar erklärt. Erst die Fassau Panchaka, die fünf Aggregate, die erscheinen mit Berührung, wenn Berührung da ist, muss da was sein. Empfindung, Wahrnehmung, Wille, nicht wahr? Und Bewusstsein. Und so, dann unterscheidet man die anderen Faktoren. Aber in dem Geist von Jhana, man fängt dann mit Jhana-Faktoren, die auch hier am ersten werden durch genannt. Und was sind die Geistesfaktoren, die Ursachen von erste Jhana? Einspitzigkeit. Dann? Gleichmut. Gleichmut ist natürlich da, aber es ist nicht die Ursache. Ursache ist Vitaka, Vichara, Sukha, Piti, Ekagata. Ekagata kommt am Ende. Vitaka heißt Kraft des Geistes, das den Geist zu dem Objekt führt und pflanzt in das Objekt ein. Wenn man nicht Samadhi hat, man kann diese Kraft nicht so klar sehen. Aber wenn sie die Konzentration besser wird, werden sie selbst lernen, dass da eine Kraft ist, das zieht den Geist zu dem Objekt. Haben sie nicht bemerkt? Dieses Kraft ist da. Dann wie ist das möglich, dass unser Geist geht zu dem Objekt? Durch welche Geistesfaktoren? Eben wegen Wille und wegen Vitarka. Wenn Wille und Vitarka da sind, dann der Geist geht zu dem Objekt. So wie mit Rudern, dann zieht den Geist zu dem Objekt. Vorausgesetzt, was da ist. Mit was fängt aktiver Geistesprozess ein? Sati. Aufmerksamkeit, nicht Sati. Sati ist andere Kapitel. Auch ohne Sati kann man aktive Geist erleben. Nicht wahr? Wenn man verwirrt ist, ist man auch mit, man macht auch Objekt im Geiste. Objekt im Geiste machen, das ist Aufmerksamkeit. Und Aufmerksamkeit gibt dem Boot von Geist, gibt Richtung. Wenn der Geist keine Richtung hat, er bewegt sich nicht, nicht wahr? So wie Boot, wenn sie keine Richtung hat, bewegt sich nicht, ist dann kann nicht fortsetzen. Warum der Geist kann fortsetzen? Weil hinter den Rudern gibt es noch was. Steuer. Diese Steuer des Geistes ist Manasikara. Aufmerksamkeit. Wenn Aufmerksamkeit da ist, der Geist hat Richtung. Wenn der Geist hat Richtung, er kann zu dem Objekt gehen. Durch Vitarka und Chetana, Wille und Vitarka. Aber darüber sprechen wir mehr morgen. Das ist dann Vorgeschmack. So wie in Frankreich, alles muss mit diese Vorspeise. Vorspeise entweder Sardinen mit Zitrone oder ein bisschen Käse, dann bald kommt Hauptmahl. Wir dann analysieren alle diese verschiedenen Zustände von Jhana, was für Faktoren da entstehen. Und warum sie entstehen, was für Funktion sie haben. Das ist die Größe von Buddhismus. Dass die Yogis waren imstande, Geist so detailliert zu analysieren. Die Faktoren, je nach ihrer Funktion, Manifestation, Ursachen. Das ist wunderbar. Und da Sariputta ist der König. Omitobo. Dann machen wir 10 Minuten Pause und dann wie üblich.